In einem großen grauen Haus lebte eine muntere Mäuseschar. Nachts, wenn die Lampen gelöscht waren und die Menschenriesen schliefen, kamen die Mäuse aus ihren Mäuselöchern hervor. In der Küche suchten sie nach Resten. Im Esszimmer fanden sie unter dem Tisch Krumen. Im Wohnzimmer spürten sie hin und wieder eine Erdnuss auf oder naschten Schokolade und Pralinen, die die Menschenriesen auf dem Tisch stehen gelassen hatten. Ein Schlaraffenland für die Mäuse war die reich gefüllte Speisenkammer. Dort knabberten sie Käserinde, schleckten gelbe Butter, nagten an der Hartwurst, leckten an der süßen Aprikosenmarmelade und fraßen fetten Speck. Waren sie rundum satt, dann strichen sie sich den Bart und putzten sich zufrieden das spitze Schnäuzchen. So köstlich die Speisen in der Vorratskammer auch waren, so wurden sie doch übertroffen von den Herrlichkeiten im Mäusehimmel. Hoch oben in der Küche, wohl 20 Mäusesprünge höher als die Küchenlampe, hingen an einer Stange duftende Würste und sogar 2 geräucherte Schinken. Aber diesen Himmel vermochten die Mäuse nur zu schauen und zu riechen. Das duftet. Guck mal. Es ist zum verrückt werden. Wie die glänzen. Dieser Schinken, warum hängt der so? Die Küchenwände waren glatt gekachelt. Keine Maus hätte aus eigener Kraft zum Mäusehimmel emporklimmen können. Die Urmutter des Rudels, die Mäuse Sandra, hatte es einmal ernsthaft versucht. Es war ihr schlecht bekommen. Sie war aus halber Höhe abgerutscht und hart auf dem Steinboden aufgeschlagen. Gelegentlich liefen die Mäuse auch in den größten Raum des Hauses. Dort standen viele, viele Bücher in hohen Regalen. Dicke Bücher gab es und dünne, schwere Bände mit ledernen Buchrücken und leichte Bücherheftchen mit einem Einband aus dünnem Karton. Diese Bibliothek war der Tummelplatz der Mäuse. Sie konnten über die Regale rennen, sich hinter Bücherreihen verstecken. Wo bin ich? Such mich. Ich hab dich. Gar nicht. Doch. Fang mich doch. Komm doch. Fang du mich hier doch. Bin ich. Hier fang bin ich du doch. Mich doch. Wo bist du denn? Ich ja, hier doch. Von Bücherstapeln springen, auf Büchertürme klettern und über schräg stehende Bücher hinunterrutschen. Komm, hier rutschen wir mal runter. Oh ja, ist das steil. Und dann dem Willibald auf den Kopf springen. Das größte Vergnügen aber für die Mäuse war eine Weltreise rund um den Globus. Dieses ziemlich große Modell der Erdkugel stand mitten in der Bibliothek. Seine Achse wurde von einem kunstvoll geschnitzten, hölzernen Gestell gehalten. Wenn eine Maus von dem Holzständer auf den Globus kletterte, dann begann der sich allmählich um sich selbst zu drehen. Die Maus musste laufen, wenn sie nicht von dem Erdball hinunterrutschen wollte. Der Globus drehte sich immer schneller und dem Mäusephilipp wurde dabei ganz schwindelig. Es wird ja immer schneller. Jetzt laufe ich über Amerika. Atlantischen Ozean, Portugal, Spanien, das Mittelmeer, schon wieder China. Oh, ich kann nicht mehr.